Aber ihr seid ja nicht zufrieden, bis ihr besoffen seid. Hol mich der Geier, mir tut das Herz weh, mit solchen Leuten wie ihr zu segeln. Man sagte, Long John, rief Israel, wer hat dir denn was getan? Na, wie viele große Schiffe, meint ihr, hab ich entern sehen. Und wie manchen fixen Kerl hab ich in der Sonne am Galgen trocknen sehen, rief Silver. Und alles wegen dieses. Man schnell, man schnell, man schnell. Versteht ihr mich? Ich hab allerlei auf See gesehen, das will ich meinen. Wenn ihr nur den richtigen Kurs steuert und euch stramm vorm Wind halten wolltet, ihr könntet als seine Leute in Kutschen fahren, jawohl. Aber das fällt euch ja gar nicht ein. Ich kenn euch. Ihr wollt morgen euren Mund voll Rum haben und wenn's zum Galgen geht. Na, das weiß ja jeder, dass du so eine Art von Pastor bist, John. Aber da sind andere, die ebenso gut wie du eine Sache deichseln konnten, sagte Israel. Sie waren gerne ein bisschen lustig, na ja, aber sie waren eben nicht so langweilig und so trocken, sondern wollten mal eben ihren Jux haben als lustige Kerls, einer wie der andere. So? Fragte Silver. Na, und wo sind sie nun? Pew war einer von der Sorte und er starb als Bettler. Flint war auch einer und der starb in Savannah am Rum. Ja, sie waren eine famose Bande, gewiss, das waren sie bloß. Wo sind sie jetzt? Aber, fragte Dick, wenn wir sie nun auf den Rücken legen, was sollen wir dann eigentlich mit ihnen anfangen? Das ist der rechte Mann für mich, rief der Koch, scheinbar voll Bewunderung. Das nenne ich Geschäft. Na, was meint ihr wohl? Sie an Land auszusetzen? So hätte England es gemacht. Oder sie abzustechen wie Schweine. Das wäre Flints Art gewesen und Billy Bones seine. Billy war der Mann dazu, sagte Israel. Tote Leute beißen nicht, sagte er. Ha, jetzt ist er selber tot, er weiß das Lange und das Breite davon, und wenn je ein wüster Kerl zu Hafen gekommen ist, so war Billy es. Da hast du recht, sagte Silver, wüst war er und fix. Aber nun hör mal zu, ich bin ein netter Kerl, ich bin ein richtiger Gentleman, sagst du, aber diesmal ist es ernst. Pflicht ist Pflicht, Kameraden. Ich gebe meine Stimme ab. Tot. Wenn ich im Parlament bin und in meiner Kutsche fahre, dann will ich nicht, dass diese Herren aus der Kajüte auf einmal ganz unerwartet nach Hause kommen wie der Teufel, wenn einer betet. Abwarten, sage ich. Aber wenn die Zeit da ist, na, dann marsch mit ihnen. John, rief der Schaluppmeister, du bist ein Mann. Das wirst du sagen, Israel, wenn es soweit ist, sagte Silver. Für mich verlang ich bloß eins. Ich verlange diesen Trelawney. Dem will ich seinen Kalbskopf vom Leibe abtrennen, mit diesen meinen eigenen Händen. Dick, rief er plötzlich. Oh, spring mal schnell auf, mein lieber Junge, und bring mir einen Apfel. Mir ist die Kehle ganz trocken. Man kann sich vorstellen, welchen Schreck ich bekam. Wenn ich die Kraft gehabt hätte, wäre ich aus der Tonne gesprungen und davongelaufen, aber mir versagten die Glieder ebenso wie mein Mut. Ich hörte, wie Dick aufstand, dann aber hielt offenbar einer ihn zurück, und ich hörte Israels Stimme, der ausrief, »Ach, lass das doch! Was willst du mit dem faden Zeug, John? Lass uns einen guten Schluck Rum haben!« »Dick«, sagte Silver, »ich traue dir. Übrigens habe ich ein Zeichen gemacht.« Hier ist der Schlüssel. Du füllst ein Kännchen und bringst es ran. So sehr ich auch in Angst war, so musste ich doch unwillkürlich bei mir denken, dass offenbar auf diesem Wege der Steuermann Arrow den Branntwein bekommen hatte, der sein Tod wurde. Dick war nur eine kleine Weile fort, und während seiner Abwesenheit flüsterte Israel die ganze Zeit über dem Koch etwas ins Ohr. So konnte ich nur ein paar Worte aufschnappen, indessen bekam ich dadurch doch noch eine wichtige Nachricht, denn ich hörte deutlich, wie er sagte, »Von den anderen will kein einziger mehr mit uns gehen.« Es waren also noch einige treue Leute an Bord. Als Dick zurückkam, nahm einer nach dem anderen von dem Trio das Kännchen und brachte einen Spruch aus. »Gut Glück«, sagte der eine. Der andere sagte, »Das bringe ich dem alten Flint.« Und Silver selbst machte eine Art von Vers. Dies auf uns selber und haltet euch steif. Einen Haufen Geld und was Gutes in den Bauch. Gerade in diesem Augenblick fiel ein heller Schein in die Tonne, und als ich aufblickte, fand ich, dass der Mond aufgegangen war und den Hauptmast versilberte und weiß auf das Focksegel schien, und beinahe in demselben Augenblick rief der Mann am Ausguck: »Land!«